Flora und Ferdinand Ganz, Wien 23, Rusitschker Gasse 78, früher Feldgasse 33, Wohnung der Familie Ganz. Hier in der Rusitschker Gasse 78, früher Feldgasse 33, lebte die Familie Ganz. Die biografischen Daten sind sehr dürftig und was existiert, konnte dem Auswanderungsfragebogen des Sohnes entnommen werden. Ferdinand Ganz wurde 1880 in Deutsch-Benischau in Ungarn geboren. Vom Beruf war er Vertreter. Er war mit Flora Ganz, geboren am 01.04.1890 in Brod-Morawice oder in Fiume, verheiratet. Sie war im Haushalt tätig. Die Familie hatte drei Kinder. Paul, geboren am 2.05.1917 in Nagykanica in Ungarn, der Gärtner war, seine Schwester Grete, die Kunstgewerbe studiert hatte, und eine weitere Schwester Edith, die Tänzerin war. Ferdinand Ganz wurde am 28.10.1941 nach Łódź deportiert und ermordet. Über den Deportationsort seiner Frau gibt es keine Angabe. Aber es ist zu vermuten, dass sie ebenfalls nach Łódź deportiert und ermordet wurde.